Zeit, ist erfüllt durch Schmerz und Leid. Doch ein Weg muss uns aus dem Dunkeln führen. Und das Blut, das einst geflossen, macht uns ewig unverdrossen, schweißt die Reihen fest zusammen, stillt die Treue Mann um Mann. Und das Blut, das einst geflossen, macht uns ewig unverdrossen, schweißt die Reihen fest zusammen, stillt die Treue Mann um Mann. Kameras und ein Wagen, ist die Hoffnung wie getragen in dem Herzen von Volk und Land. Und das Blut, das einst geflossen, macht uns ewig unverdrossen, schweißt die Reihen fest zusammen, stellt die Treue Mann um Mann. Und das Blut, das einst geflossen, macht uns ewig unverdrossen, schmeißt die Reihen fest zusammen, steht die Treue Mann um Mann. Kamerad, sieh das Licht, wie es aus dem Dunkeln bricht und uns kündend die Zukunft verleiht. Und das Blut, das einst geflossen, macht uns ewig unverdrossen, schweißt die Reihen fest zusammen, stellt die Treue Mann um Mann. Und das Blut, das einst geflossen, macht uns ewig unverdrossen, schweißt die Reihen fest zusammen, stellt die Treue Mann um Mann. Kamerad, all dein Armen funkelt schwarz im Herz der Fahnen, und das Sehnen hat sich tausendfach erfüllt. Und das Blut, das einst geflossen, macht uns ewig unverdrossen, schweißt die Reihen fest zusammen, stellt die Treue Mann um Mann. Und das Blut, das einst geflossen, macht uns ewig unverdrossen, schweißt die Reihen fest zusammen, stellt die Treue Mann um Mann. Daher musst du es verwalten, deutsche Tat soll es gestalten, darfst nicht zweifeln, harren keinen Tag. Und das Blut, das einst geflossen, macht uns ewig unverdrossen, schweißt die Reihen fest zusammen, steht die Treue Mann um Mann. Und das Blut, das einst geflossen, macht uns ewig unverdrossen, schweißt die Reihen fest zusammen, steht die Treue Mann um Mann.